Freundschaft mit dir käme mir gelegen. Eine kleine Freundschaft mit dir, hast du was dagegen? Denn so auf die Dauer kommt ein Schauer vor dem Einsamsein. Und man fühlt auf einmal einsam, kann man nur gemeinsam sein. Eine kleine Freundschaft mit dir käme mir gelegen. Eine kleine Freundschaft mit dir, hast du was dagegen? Ich bin sehr diskret und sag es niemand, nur der ganzen Stadt. Eine kleine Freundschaft ist das Schönste, wo man hat. Eine kleine Freundschaft mit dir, hast du was dagegen? Ich bin dir diskret und sage es niemand, nur der ganzen Stadt. Eine kleine Freundschaft ist das Schönste, wo man hat.